Abschnitt 3 aus Nicholas Nickleby, Band 5 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 40. Kapitel, Teil 2. Geheimnis und vereiteltes Hoffen sind für das Wachstum der Liebe nicht unbedingt notwendig, fördern es aber oft sehr wirksam. Aus den Augen, aus dem Sinne ist anwendbar genug auf gar viele Freundschaften, obwohl Abwesenheit zur Herzenskälte selbst unter Freunden nicht immer erforderlich ist und Wahrheit und Redlichkeit lassen sich gleich Edelsteinen vielleicht am besten in einer gewissen Entfernung nachahmen, in welcher die Nachgemachten häufig für echte gelten. Die Liebe wird dagegen sehr wesentlich durch eine lebhafte und warme Einbildungskraft unterstützt, die ein langes Gedächtnis hat und eine beträchtliche Zeit bei äußerst geringer und spärlicher Nahrung fortkommt. Und daher ist es erklärbar, dass sie oft bei Trennung und unter den schwierigsten Umständen am üppigsten wächst und dass Nicholas, indem er täglich und stündlich an nichts als an die junge Dame dachte, endlich zu glauben anfing, dass er sterblich verliebt in sie wäre und dass es nie einen so misshandelten und arg geplagten Liebenden gegeben hätte als ihn. Allein, ob er nach den orthodoxesten Mustern liebte und Käthchen nur deshalb nicht zur Vertrauten machte, weil er den geringfügigen Umstand berücksichtigte, dass er mit der Geliebten noch kein einziges Wort gewechselt und sie nur zweimal gesehen hatte, wo sie plötzlich wie ein Blitzstrahl erschienen und wieder verschwunden war, oder, wie er in seinen zahlreichen Selbstgesprächen sagte, gleich einem zu glänzenden Gesicht verkörperter Jugend und Schönheit, als dass ihm Dauer hätte beiwohnen können, so blieb seine Glut und Hingebung dennoch ohne den gebührenden Lohn. Die junge Dame ließ sich nicht wieder blicken, so dass viel Liebe, in der Tat genug, um ein halbes Dutzend junger Modeherren höchst anständig damit auszustatten, ohne allen Nutzen auch für Nicholas selbst verschwendet wurde, der nicht verfehlte, mit jedem Tage ungenießbarer, sentimentaler und seufzender zu werden. Während die Sachen so standen, wurde durch den Bankerott eines Geschäftsfreundes der Gebrüder Wohlgemut in Deutschland, Tim Linkinwater und Nicholas, die Notwendigkeit auferlegt, eine sehr schwierige und verwickelte Berechnung aufzustellen. Um desto rascher damit fertig zu werden, forderte Tim seinen jungen Freund auf, in den nächsten 8 bis 10 Tagen bis 10 Uhr abends mit ihm im Comptoir zu bleiben und Nicholas, dessen Eifer im Dienste seiner gütigen Beschützer nicht zu ermüden war, nicht einmal durch die Romantik, die doch sonst keinen Geschäftssinn hat, ging bereitwillig darauf ein. Gleich am ersten der verlängerten Abende, gerade um 9 Uhr, kam zwar nicht die junge Dame selbst, wohl aber ihre Dienerin, verweilte eine Zeit lang bei Bruder Charles, ging fort und kam und ging an den folgenden 3 Abenden zur selben Stunde. Diese wiederholten Besuche trieben Nicholas Neugier auf den höchsten Gipfel. Er vermochte seine Qual und Erregtheit so wenig mehr zu ertragen, als er das Geheimnis ergründen konnte, ohne seine Pflichten zu vernachlässigen, machte daher Newman Knox zu seinem Vertrauten, bat ihn am folgenden Abende, sich auf die Lauer zu begeben, dem Mädchen nachzugehen, über Wohnung, Namen und Verhältnis der Gebieterin desselben so gründliche Nachforschungen anzustellen, als er ohne Verdacht zu erregen imstande sein würde und ohne Verzug das Ergebnis derselben mitzuteilen. Newman Knox, über die Maßen stolz auf den ihm gewordenen Auftrag, war am folgenden Abende, eine volle Stunde bevor seine Anwesenheit nötig, im Square, pflanzte sich hinter den Brunnenpfahl, drückte den Hut tief auf die Stirn und begann seine Beobachtungen mit einem studiert geheimnisvollen, bewunderungswürdig geeigneten Wesen, den Verdacht jedermanns zu erregen, der ihn erblickte. Auch gerieten mehrere Dienstmädchen, die um Wasser zu schöpfen, und verschiedene kleine Knaben, die um aus der Hand zu trinken, an den Brunnen kamen, vor Schrecken über Newman Knox fast von Sinnen, der verstohlen um den Pfahl herumlugte, und zwar so, dass nur sein Gesicht zu sehen war, welches Gesicht den Ausdruck eines meditierenden Werwolfs hatte. Die Botin erschien pünktlich um 9 Uhr und entfernte sich wieder, nachdem sie länger als gewöhnlich im Hause der Brüder verweilt hatte. Nicholas hatte mit Newman verabredet, dass der Letztere in einem Gasthause Hälfte des Wegs zwischen der City und Golden Square, wenn er in seinen Nachforschungen glücklich gewesen, am folgenden und wo nicht, jedenfalls am 2. Abende mit Nicholas zusammentreffen sollte. Am 1. Abende war er nicht da, am 2. aber empfing er ihn mit offenen Armen. »Die Sachen stehen vortrefflich«, flüsterte er. »Setzen Sie sich nur erst. Ich will Ihnen dann sogleich alles sagen.« Nicholas nahm Platz und fragte begierig nach Newmans Neuigkeiten. »Ich habe deren viele«, erwiderte Newman fast außer sich vor Vergnügen. »Es steht alles gut. Seien Sie nur nicht ängstlich. Ich weiß nicht, womit ich anfangen soll, doch gleich viel. Seien Sie ohne alle Sorgen.« »Schön, schön«, sagte Nicholas, »aber nun reden Sie. Vor allen Dingen der Name, Liebster, der Name.« »Sie heißt Brahma.« »Brahma?« rief Nicholas unwillig aus. »Ja, ja, so heißt sie. Ich hab's behalten, indem ich an einen Bären dachte.« »Brahma«, wiederholte Nicholas noch verdrießlicher, »es muss der Name Ihres Mädchens sein.« »Keineswegs«, entgegnete Newman kopfschüttelnd und mit großer Bestimmtheit. »Miss Cecily Brahma.« »Ah, so, Cecily«, sagte Nicholas und murmelte die beiden Namen mit allen möglichen Betonungen aber und abermals, um ihre Wirkung zu erproben. »Cecily ist ein hübscher Name.« »Ein sehr hübscher Name, und sie ist auch schön«, bemerkte Newman. »Wer?«, fragte Nicholas. »Miss Brahma. Haben Sie sie denn gesehen?« »Freilich, freilich, und Sie sollen sie auch sehen. Ich hab's alles eingerichtet.« »Mein bester Newman«, sagte Nicholas des Freundes Hand ergreifend, »reden Sie im Ernst?« »Ja«, antwortete Knox, »ich rede vollkommen ernstlich. Sie sollen sie morgen Abend sehen. Sie hat eingewilligt, sie anzuhören. Wir überredeten sie. Sie ist die leutseligste, freundlichste, holdeste und schönste junge Dame, die ich jemals gesehen habe.« »Das weiß ich. Ich weiß, dass sie es sein muss, Newman«, sagte Nicholas ihm wiederholt die Hand drückend. »Sie haben recht.« »Aber wo wohnt sie? Was wissen Sie von ihrer Lage? Hat sie Eltern, Brüder, Schwestern? Was sagte sie? Wie ging es zu, dass sie sie sahen? War sie nicht sehr überrascht? Sagten sie ihr, wie sehr ich mich danach sehnte, mit ihr zu reden? Erwähnten sie, wo ich sie gesehen? Sagten sie ihr, wie und wann und wo und wie oft und wie lange ich an das holde Antlitz gedacht habe, das mir in meinem bittersten Leid wie ein Lächeln aus einer besseren Welt erschien? Wie? Sagten sie ihr das?« Der arme Knox keuchte im eigentlichen Sinne nach Luft, als er mit dieser Flut von Fragen bestürmt wurde, bewegte sich bei jeder neuen krampfhaft auf seinem Stuhle hin und her und starrte Nicholas dabei mit der lächerlich verlegensten Miene an. »Nein«, erwiderte er endlich, »das habe ich ihr nicht gesagt.« »Was haben Sie ihr nicht gesagt?« »Das vom Lächeln aus einer besseren Welt. Auch habe ich ihr weder gesagt, wer sie wären, noch wo sie sie gesehen hätten. Ich sagte ihr, sie liebten sie bis zum Rasendwerden.« »Das ist auch wahr«, rief Nicholas mit der ihm eigenen Leidenschaftlichkeit aus. »Der Himmel weiß es, dass ich sie so liebe.« »Ich sagte desgleichen, dass sie sie seit langer Zeit insgeheim bewundert hätten.« »Ja, ja, was sagte sie dazu?« »Errötete«, sagte Newman. »Will's glauben, sehr natürlich«, fiel Nicholas mit Wohlgefallen ein. Newman berichtete weiter, dass die junge Dame ein einziges Kind, dass ihre Mutter tot wäre, dass sie bei ihrem Vater wohnte und dass sie sich besonders auf Zureden ihrer Dienerin, welche bedeutenden Einfluss bei ihr hätte bewegen lassen, ihrem Liebhaber eine geheime Zusammenkunft zu gestatten. Er teilte ferner mit, wie es eines großen Beredsamkeit Aufwandes bedurft hätte, sie dazu zu vermögen, und wie sie es zur ausdrücklichen Bedingung gemacht, dass sie Nicholas nur eine Gelegenheit, ihr seine Leidenschaft zu erklären, vergönnen, nicht aber sich gebunden haben wolle, seine Bewerbung günstig aufzunehmen. Das Geheimnis ihrer Besuche bei den Brüdern blieb gänzlich unaufgeklärt, denn Newman hatte den Gegenstand nicht berührt, weder in seiner vorläufigen Unterredung mit der Dienerin noch in der späteren mit der jungen Dame selbst, sondern bloß gesagt, dass er den Auftrag habe, dem Mädchen nachzufolgen und als Fürsprecher seines jungen Freundes aufzutreten, nicht aber von woher er jenem nachgefolgt sei. Endlich verschwieg Newman nicht, gewisse Äußerungen der Vertrauten hätten ihn auf die Vermutung geführt, dass die junge Dame ein äußerst unglückliches und klägliches Leben unter strenger Haustyrannei ihres Vaters führte, der ein heftiger und brutaler Mann wäre, worin der Grund liegen dürfte, dass sie sich um den Schutz und die Freundschaft der Brüder beworben und sich bewegen lassen, die verheißene Zusammenkunft zu bewilligen, welchen Schluss Newman für sehr logisch hielt, da die Annahme doch nur natürlich wäre, dass eine junge Dame, die sich in einer so wenig beneidenswerten Lage befände, eine Veränderung derselben lebhaft wünschte. Nicholas hatte dieses alles seinem Unterhändler mühsam abfragen müssen und brachte noch weiter heraus, dass Newman, um sein schäbiges Aussehen zu erklären, vorgegeben hatte, er trete zu weisen und notwendigen Zwecken verkleidet auf. Befragt, wie er dazu gekommen, seinen Auftrag so weit zu überschreiten, dass er eine Zusammenkunft vermittelt, erwiderte er, er habe sich, da die Dame geneigt geschienen, eine solche zu bewilligen, sowohl durch Pflicht als Galanterie verbunden geachtet, eine so kostbare Gelegenheit zu benutzen, Nicholas zur Verfolgung seiner Pläne in den Stand zu setzen. Nachdem dieser und alle möglichen Fragen 20-mal getan und beantwortet und die erforderlichen Verabredungen auf den folgenden Abend getroffen waren, trennten sich Nicholas und sein Postillon d'amour Newman Knox. »Die Sache nimmt eine äußerst befremdliche Wendung«, dachte Nicholas beim Nachhausegehen. »So etwas ist mir nicht in den Sinn gekommen. Ich würde nicht einmal an die Möglichkeit geglaubt haben, etwas von der Lage und Lebensweise der jungen Dame zu wissen, die mir eine so lebhafte Teilnahme eingeflößt, sie in der Straße zu sehen, vor ihrer Wohnung vorüberzugehen, ihr bisweilen zu begegnen, der Hoffnung zu leben, dass ein Tag kommen würde, wo ich mich in der Lage befände, ihr meine Liebe zu erklären. Höher verstiegen sich meine kühnsten Gedanken nicht. Und nun doch, ich würde ja wirklich ein Tor sein, wenn ich über mein Glück schmollen wollte.« Trotzdem allen war Nicholas nicht wohl zumut. Er zürnte mit der jungen Dame, dass sie so leicht zu gewinnen war, denn, sprach er bei sich selbst, sie tut, was sie tut, nicht meinetwegen, sondern würde es auch um eines jeden anderen Willen tun, was in der Tat nicht eben angenehm war. Im nächsten Augenblicke grollte er wieder mit sich selbst, dergleichen Gedanken zu hegen, indem er sich sagte, dass in einem solchen Tempel nichts als Tugend wohnen könne und dass das Benehmen der Brüder doch hinlänglich beweise, in wie hoher Wertschätzung die junge Dame bei ihnen stände. »Die Sache ist die, sie ist ein vollkommenes Geheimnis«, sagte Nicholas. Allein dieser Gedanke war befriedigender als seine ersten Bedenken und warf ihn nur auf ein neues Meer von Vermutungen hinaus, auf welchem er in großer Unruhe umhertrieb, bis es am folgenden Abende 10 schlug und die Stunde der Zusammenkunft 11 Uhr heranrückte. Nicholas hatte die sorgfältigste Toilette gemacht und sogar Newman Knox hatte sich ein wenig geschmückt, indem er an seinem Leibrocke das Phänomen zweier hintereinander folgender Knöpfe präsentierte, sowie auch die Ergänzungssstecknadeln in ziemlich regelmäßigen Zwischenräumen verwendet waren. Desgleichen trug er den Hut gemäß dem neuesten Geschmacke mit einem Taschentuche in der Krone, dessen einer Zipfel hinten zopfartig hervorhing, obgleich Newman den Ruhm der Erfindung dieser letzteren Zier kaum hätte ansprechen dürfen, da er selbst gar nichts davon wusste, denn er war in so fieberhafter Aufregung, dass er für alles den großen Zweck und Gegenstand ausgenommen vollkommen unempfindlich war. Sie wanderten in tiefem Stillschweigen ihres Wegs und gelangten, nachdem sie in tüchtigem Schritte eine ziemliche Strecke gegangen waren, in eine düster aussehende abgelegene Straße nicht weit von Edgware Road. »Nummer 12«, sagte Newman. Nicholas blickte umher. »Eine gute Straße?« fuhr Newman fort. »Oh ja«, antwortete Nicholas, »etwas öde.« Newman erwiderte nichts, stand plötzlich still, drückte Nicholas mit dem Rücken gegen ein Areagitter, flüsterte ihm zu, er möchte dort warten, ohne Hand oder Fuß zu regen, bis zur Genüge erwiesen wäre, dass die Luft rein sei, hinkte mit großer Geschäftigkeit fort, blickte dabei fortwährend über die Schultern, um sich gehörig zu überzeugen, dass Nicholas seine Weisungen befolgte, verschwand, kehrte nach einiger Zeit zurück und winkte dem ungeduldig Harrenden. »Nun«, sagte Nicholas, sich auf den Zehen ihm nähernd. »Alles gut«, erwiderte Newman in großer Freude. »Niemand zu Hause, hätte sich nicht besser treffen können. Haha!« Mit dieser muteinflößenden Versicherung ging er an eine Haustür mit einer Messingplatte vorüber, auf welcher Nicholas scharfer Blick, wenn auch nur flüchtig, den Namen Brummer in sehr großen Lettern erschauerte, stand an der offenstehenden, Anmerkung des Übersetzers, in das Souterrain führenden Area-Tür still und winkte seinem jungen Freunde, hinunterzusteigen. »Was zum Kuckuck«, rief Nicholas zurücktretend aus, »sollen wir uns in die Küche schleichen, als wenn wir es auf die silbernen Löffel abgesehen hätten?« »Psst«, flüsterte Knox, »der alte Brummer ist ein zornwütiger alter Satan, würde rasend werden, die junge Dame ohrfeigen, was er oft tut.« »Wie«, rief Nicholas sich höchlich ereifernd aus, »Sie werden doch nicht im Ernst sagen wollen, dass es irgendjemand wagen sollte, solch eine...« Newman ließ ihm keine Zeit, die Gebieterin seines Herzens gerade in diesem Augenblicke zu preisen, sondern gab ihm einen leichten Anstoß, der ihn jedoch fast bis auf die letzte Stufe hinuntergeworfen hätte. Nicholas hielt es für das Beste, den Wink gut aufzunehmen und ging ohne weiteres Widerstreben, jedoch mit einem Gesicht hinunter, auf welchem sich eher alles andere als die Hoffnung und Verzückung eines leidenschaftlich Liebenden ausdrückte. Newman folgte und würde mit dem Kopfe zuerst nachgefolgt sein, wenn ihm nicht bei Zeiten Hilfe durch Nicholas geworden wäre, der ihn am Arme fasste und ihn durch einen vollkommen dunklen Gang in eine Hinterküche oder einen Keller nachzog, in welchem die rabenschwärzeste Finsternis herrschte. »Was aber nun?« fragte Nicholas missvergnügt. »Sie werden sogleich hier sein«, erwiderte Newman, »nur ein wenig Geduld.« Sie wechselten kein Wort mehr, und Nicholas stand da, horchte Newmans lauten Atemzügen, und es war ihm, als ob die Nase desselben wie eine rotglühende Kohle in der sie umgebenden Dunkelheit leuchtete. Plötzlich vernahm er den Schall vorsichtiger Fußtritte, und gleich darauf fragte eine weibliche Stimme, ob der Herr da wäre. »Ja«, erwiderte Nicholas, »wer ist da?« »Ich bin es nur, Sir«, lautete die Antwort. »Kommen Sie, Ma'am.« Ein Licht erhellte das Gemach und das Dienstmädchen, und die junge Dame, die von Verschämtheit und Verwirrung ganz überwältigt schien, standen vor Nicholas, der beim Erblicken seiner Schönen erschrak und sich verfärbte. Sein Herz klopfte heftig und er stand wie angewurzelt da. Fast noch in demselben Augenblicke begann ein lautes und ungestümes Klopfen an der Haustür, was Newman Knox veranlasste, mit großer Behendigkeit von einem Bierfasse herunterzuspringen, auf welches er sich gesetzt hatte, und mit einem kreideweißen Gesicht auszurufen: »Beim Himmel, Brammer!« Die junge Dame schrie laut auf, das Mädchen rang die Hände, Nikolas sah wie versteinert bald jene, bald dieses an, und Newman lief hin und her, fuhr mit den Händen in seine sämtlichen Taschen und zog im Übermaße seiner Ratlosigkeit das Unterfutter von allen heraus. »Um des Himmels willen, verlassen Sie das Haus«, rief die junge Dame. »Wir haben Unrecht getan, verdienen alles. Fort, fort, oder ich bin für immer verloren.« »Erlauben Sie mir nur ein einziges Wort«, entgegnete Nikolas, »nur ein Wort. Ich will Sie nicht aufhalten. Hören Sie mich nur zwei Augenblicke an, dass ich Ihnen Aufklärung über dieses...« Allein Nikolas hätte mit ebenso viel Eindruck zum Winde reden können, denn die junge Dame eilte mit bestürzten Mienen die Treppe hinauf. Er würde ihr nachgefolgt sein, wenn ihn Newman nicht fest am Kragen gefasst und ihn nach dem Gange gezogen hätte, durch welchen sie gekommen waren. »Ins Teufels Namen, lassen Sie mich, Newman«, rief Nikolas. »Ich muss, will mit ihr reden. Gehe nicht eher von der Stelle.« »So bedenken Sie doch Ehre und Reputation, Diebstahl, Einbruch«, ächzte Newman, umfasste ihn mit beiden Armen und drängte ihn gewaltsam fort. »Lassen Sie die Frauenzimmer die Haustür öffnen und uns hinausschlüpfen, sobald sie wieder verschlossen ist. Kommen Sie fort hier.« Überwältigt durch Newmans Vorstellungen, die Bitten und Tränen der jungen Dame und das furchtbare Hämmern an der Haustür, das keinen Augenblick aufgehört hatte, ließ Nikolas sich fortzerren und schieben und ging mit Knox aus der Aria Forte hinaus, als Mr. Brummer eingelassen wurde. Sie durcheilten mehrere Straßen, ohne sich aufzuhalten oder zu reden. Endlich blieben sie stehen und starrten einander mit trübseligen Mienen an. »Lassen Sie es nur gut sein«, sagte Newman keuchend, »verlieren Sie den Mut nicht. Es steht alles gut. Sie werden das nächste Mal glücklicher sein. Es war nicht zu ändern. Ich habe getan, was ich konnte.« »Sie haben Ihre Sachen vortrefflich gemacht«, erwiderte Nikolas, seine Hand ergreifend und sich wie immer als ein wahrhafter und eifriger Freund bewiesen. »Ich fühle mich Ihnen jedenfalls sehr verpflichtet. Nur, dass es die unrechte Dame war.« »Wie«, rief Newman aus, »das Dienstmädchen hätte uns eine andere Dame...« »Newman, Newman«, unterbrach Nikolas ihm die Hand auf die Schulter legend, »es war auch das unrechte Dienstmädchen.« Newman ließ den Unterkiefer heruntersinken und blickte Nikolas mit seinem gesunden, regungslosen Auge fest und starr an. »Nehmen Sie es sich nicht zu Herzen«, sagte Nikolas, »es tut nichts. Sie sehen, dass ich wenig danach frage. Sie gingen einer unrechten Person nach, das ist das Ganze.« Es war das Ganze. Ob Newman so lange in schiefer Richtung um den Brunnenpfahl herumgesehen, bis seine Sehkraft geschwächt worden war, oder ob er, in der Meinung, dass keine Zeit zu verlieren sei, sich durch ein paar Tropfen von etwas Stärkerem als der Brunnen zu liefern vermochte, erquickt hatte, gleichviel mit dem Irrtume verhielt es sich, wie Nikolas gesagt, der nach Hause ging, um darüber zu brüten, und die Reize der unbekannten, ihm jetzt mehr als je unerreichbaren jungen Dame sich vorzumalen. Ende von Abschnitt 3, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 21. Oktober 2024.